Kapitel 1, Übung A23. Hören Sie den Dialog zweimal und beantworten Sie die Fragen in Stichworten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. In der Politik wird zurzeit ein Thema heftig diskutiert, das Thema der deutschen Sprache. Sollen wir sie nun schützen oder nicht? Und wenn ja, wie? Viele Fragen und viele mögliche Antworten. Ich möchte jetzt am Telefon den Sprachwissenschaftler Professor Hermann Fleischer begrüßen und mit ihm ein wenig über die Zukunft von Sprachen reden. Und zwar nicht nur über die deutsche Sprache, sondern ganz allgemein. Guten Morgen, Professor Fleischer. Guten Morgen. Herr Professor Fleischer, ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen, in dem stand, ich zitiere mal wörtlich, wer an neuen Handelswegen baut, an der Globalisierung unserer Welt, der muss logischerweise auch die Sprachbarrieren aus dem Weg räumen. Und der Gewinner im Wettkampf um die Verkehrssprache unserer Zeit scheint Englisch zu sein. Ja, sehen Sie, Englisch ist heute die Sprache der Wissenschaft, der Technik, der Medizin, der internationalen Konferenzen, der Flughäfen und des Sports, um nur einige Bereiche zu nennen. Ein sicherer Beweis für Englisch als Lingua Franca ist auch, dass die überwältigende Zahl der Menschen, das sind etwa 1,5 bis 2 Milliarden Menschen, Englisch als Zweitsprache sprechen. Nur zum Vergleich, in Deutsch als Fremdsprache können sich etwa 100 Millionen Menschen verständigen. Aber das ist natürlich nur eine Seite der Entwicklung. Es gibt andere interessante Zahlen, die belegen, dass die Menschheit noch nicht auf dem Weg zur sprachlichen Monokultur ist. Das Internet beispielsweise galt eine Zeit lang ebenfalls als englischsprachige Domäne. 1995 waren noch 84% aller Homepages, man könnte auf Deutsch auch Leitseiten sagen, auf Englisch. 4 Jahre später war der Anteil der deutschsprachigen Leitseiten schon von 4,5 auf 13% gestiegen. Das heißt, im Internet wird das Englische zurückgedrängt? Ja. Experten schätzen, dass im Jahr 2040 die meisten Leitseiten im Internet in chinesischer Sprache verfasst sein werden. An zweiter Stelle werden spanische und arabische Seiten folgen. Erst an 4. Stelle sollen den Schätzungen nach dann die englischen Leitseiten kommen. Soll das bedeuten, dass das Chinesische das Englische verdrängen wird? Chinesisch ist längst eine Globalsprache. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, die China in den letzten Jahren vorzuweisen hat, ist natürlich auch die Rolle der chinesischen Sprache gewachsen. Doch auch China ist, wie viele andere Länder, keine einheitliche Sprachregion. Das Hochchinesisch aus den Büchern spielt im chinesischen Alltag fast keine Rolle. Und die von den Chinesen gesprochene Umgangssprache wird wiederum in eine nördliche und eine südliche Sprachgruppe geteilt. Und, das möchte ich unbedingt betonen, so schön der Traum von einer Welt, in der sich alle Menschen verstehen, auch ist, egal ob jetzt auf Englisch, Chinesisch, Spanisch oder Deutsch, Sprache ist natürlich mehr als nur ein Verständigungsmittel. Sprache steht immer auch für eine bestimmte Kultur und eine nationale Identität. Ist das der Grund, warum die Europäische Union zum Fremdsprachenlernen aufruft und am Prinzip der Vielsprachigkeit festhält? Selbstverständlich bleibt die kulturelle und nationale Identität ein Hauptgrund für die Förderung der Vielsprachigkeit in Europa. Aber nicht nur. Vielsprachigkeit ist auch in ökonomischer Hinsicht wichtig. Sie eröffnet Märkte, Fremdsprachenkenntnisse werden künftig zu den beruflichen Schlüsselqualifikationen zählen. Wenn jemand 2 oder mehr Fremdsprachen spricht, wird er bessere Chancen im internationalen Wettbewerb haben. Französisch oder Deutsch werden weiterhin wichtige Kontaktsprachen bleiben. Die Wahl der Fremdsprache, die die Menschen lernen, gilt übrigens als ein Indikator dafür, welche wirtschaftliche oder politische Macht man bestimmten Ländern in Zukunft zutraut. Im Moment zum Beispiel gibt es in Deutschland eine Tendenz zu den asiatischen Sprachen, während das Interesse am Russischen abnimmt. Also die Sprachauswahl könnte man als eine Art Seismograph für zukünftige Entwicklungen sehen. Würde denn eine perfekte Übersetzungsmaschine den Traum von der problemlosen Verständigung aller Menschen wahrmachen können? Diese Hoffnung muss ich Ihnen leider nehmen. Übersetzungsmaschinen können nur in ganz engen Themenbereichen funktionieren. Sprache ist viel zu flexibel und vielschichtig. Eine Maschine, die eine Sprache perfekt erfassen und übersetzen kann, ist noch lange nicht in Sicht. Uns wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als eine Fremdsprache zu erlernen. Professor Fleischer, ich danke Ihnen für das Gespräch.